WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, heute sind wir pünktlich, so muss es sein. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Völlig egal, über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist Michael. Michael ist 40 Jahre alt. Guten Morgen, Michael. Ja, guten Morgen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das macht nichts. Um was geht's denn bei dir? Ja, mein Freund ist vor 4 Monaten im Krankenhaus gestorben, also direkt vorm Krankenhaus. Und ging immer mal um 3 Uhr morgens mit dem Hund noch eine letzte Runde, weil er war Nachtmensch. Mhm. Und er ist dann vor dem Krankenhaus zusammengebrochen und ein junger Mann hat ihn da gefunden, ist sofort ins Krankenhaus gelaufen und hat den Pförtner gebeten, doch die Ärzte rauszuholen oder irgendjemand. Und da hat er gesagt, das könne er nicht. Da ist er rechtlich nicht verpflichtet. Er könnte nur einen Rettungswagen holen. Wie viel Meter entfernt war dein Freund zusammengebrochen? Ja, das waren nur 5 Schritte oder so. Fünf Schritte? Ja, ich gucke jetzt gerade aus dem Fenster, ich gucke gerade auf das Krankenhaus und ich gucke gerade, da wo er zusammengebrochen ist. Bitte? Da wo er zusammengebrochen ist, das sehe ich jetzt. Ja, also du wohnst da so nah dran, dass du sehen kannst. Er war 5 Schritte, sagen wir 5 Meter vom Eingang des Krankenhauses entfernt, er ist zusammengebrochen und der Pförtner des Krankenhauses hat gesagt, das geht nicht. Das geht nicht und dann ist der junge Mann immer hin und her gelaufen und mein Freund hat noch gelebt. Er hat den Hund sogar noch angeleint und der hat wohl gekläfft und der hat ihn auch noch beruhigt, mein Freund. Und dann ist er wieder, der junge Mann, der ihn gefunden hat, wieder im Krankenhaus, hat doch gebettelt schon, dass da jemand rauskommen soll. Mhm. Da kamen dann 2 Ärzte, also nur bis zum Eingang. Und da hat der Pförtner gesagt, also die brauchen nicht mehr rauszugehen, weil er hat schon einen Rettungswagen gerufen und da sind die auch wieder reingegangen. Und sag mal, mir kommt diese Geschichte gerade bekannt vor, die ging, glaube ich, durch die Presse in Deutschland. Ja, genau. Das ist in Düsseldorf passiert. Ja, genau. Ich erinnere mich daran, dass ich das gelesen habe und war unglaublich empört darüber. In der Tat hat man der Mann lag 5 Meter, wie du sagst, vor dem Krankenhaus. Ja, richtig. Und man hat einen Rettungswagen angerufen. Ja. Und dann war, so habe ich das in Erinnerung, ist der Rettungswagen diese 5 Meter gefahren, stimmt das? Also, und hat ihn eingeladen und ist dann ins Krankenhaus zurückgefahren? Ja, also die haben geschrieben, also das hätte 7 Minuten nicht gedauert. Und der junge Mann kann wirklich sagen, das hat eine Viertelstunde gedauert. Und eine Viertelstunde war das ein Todeskampf. Also mein Freund hat mit dem Hund noch hat ihn beruhigt und Aber jetzt nochmal zu dem Vorgang, der ist ja so ungeheuerlich. Ja. Der Pförtner hat gesagt, das geht nicht. Warum geht es nicht? Aus rechtlichen Gründen? Weil aus rechtlichen Gründen dürfte er keine Ärzte und keine Schwestern dürften raus. Ja. Ich verstehe das auch nicht, er müsste halt einen Rettungswagen. Haben das denn Ärzte auch mitbekommen, was da für ein Drama gerade ablief? Ja. Und ja, die sind nicht und die sind dann nicht die paar Meter rausgegangen? Also die sind bis zur Tür gegangen, die konnten den ja sehen. Mhm. Und dann hat der Pförtner halt gesagt, dass er einen Rettungswagen gerufen hat und hat noch gesagt, wahrscheinlich ist er ja besoffen. Und das ist ja egal jetzt. Ne, ob da dennoch, die Ärzte stehen, wenn ich unterbreche, ich will es genau verstehen. Ja. Die Ärzte stehen am Eingang. Der Pförtner weigert sich, sagt, es geht nicht. Und die Ärzte sind dann nicht von sich aus die paar Meter rausgegangen? Nein, das hat der junge Mann ja gesehen. Deshalb hat er ja die Medien angerufen. Das war ja nicht ich, sondern Aber hat ein Arzt nicht aufgrund seiner Berufsordnung die Pflicht zu helfen, wenn irgendwo? Doch. Also hier, hier steht auch, ich habe das alles gesammelt, also die Klinik spricht auch vom Versäumnis und die das ist schon eine Sache so. Also es gab dann tatsächlich diesen absurden Vorgang, dass ein Rettungswagen rausgefahren kam und hat deinen Freund eingeladen, um 5 Meter zurückzufahren. Genau. Und der ist eine Viertelstunde hat er noch mit dem Hund geredet und mit dem jungen Mann wohl auch. Weißt du, was ich überhaupt nicht verstehen kann? Verpflichtungen und Gesetze hin und her. Wenn ich Arzt bin und stehe da an der Tür und sehe, dass 5 Meter weiter ein Mann kollabiert, dann pfeife ich auf die Bestimmungen und gehe raus und helfe und ziehe den Mann in die Klinik rein. Ja klar, ich verstehe das ja auch nicht. Also ich meinte, das war nur 5 Schritte. Wer ist schuld? Schuld ist der Pförtner, der diese Auskunft gegeben hat und natürlich noch viel mehr schuld sind die Ärzte, die da gestanden haben und es gesehen haben. Ja. Also ich gebe, ich wünsche dem Pförtner nichts Gutes. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der jemand so hassen kann, aber. Ja. Ist denn dein Freund dann noch in den nächsten Stunden verstorben oder bald verstorben? Nein, der ist so wie die mir erzählt haben, ist der so halt schon tot in der Intensiv. So ein Halbtod, also ich kann es nicht genau sagen. Also er ist wiederbelebt worden dann, oder? Ja, und ich habe das ja auch erst um 9 Uhr erfahren. Wir reden mal von Freund, ist das dein Partner gewesen? Also das ist so, wir haben uns 89 kennengelernt, da war ich 19 und er 39. Mhm. Und wir waren bis 2002 offiziell zusammen und von 2002 bis jetzt waren wir in dieser neuen Aufbeziehung praktisch. Ich bin auch hier in seine Nähe gezogen, auch hier im Haus. Okay, also eine enge Verbindung und jeden Abend haben wir zusammen Abend gegessen. Er ist sogar zum Vegetarier geworden wegen mir und also wir hatten. Okay, also ich verstehe. Lass uns weiter über den Fall sprechen. Vorab noch die Frage: Was genau hatte denn dein Freund? Warum ist er zusammengebrochen? So, er hatte ein Lungenödem. Und er hatte auch die Woche schlecht geatmet. Und ich habe auch immer gesagt, er soll zum Arzt gehen. Und da war er halt ein bisschen schlampig. Aber er hatte das im Griff gehabt. Mhm. Kann man sagen, wenn er sofort unmittelbar behandelt worden wäre, hätte man ihn retten können? Also er hatte ja erst nach hinten gefallen und hatte dadurch einen Blutgerinnsel gehabt. Aber ich sage, und viele andere auch, man hätte ihn retten können. Und auch wenn er ein Blutgerinnsel, da hätte man ja auch mit leben können. Vielleicht wäre er dann im Rollstuhl gewesen oder so, aber da hätte ich ja wenigstens die Chance gehabt, ihn pflegen zu können oder irgendwas zu machen. Natürlich. Das haben die mir ja auch genommen. Wie lange hat er dann noch in dem Krankenhaus gelebt? Also, um 8 Uhr habe ich eine SMS bekommen und um 14 Uhr haben die alles abgeschaltet. Mhm. Und normalerweise bin ich um die Uhrzeit auch wach und ich wohne ja im Erdgeschoss. Also ich hätte es ja voll gehört, ich hätte das so ein Clever rund gerade da habe ich geschlafen. Gibt es von deiner Seite, ihr wart ja nun nicht verheiratet. Das heißt, du kannst da gar nicht eigentlich agieren, weil du bist nur der Freund. Ja, genau. Gibt es von Seiten der Familie oder der Angehörigen rechtliche Schritte gegen die Klinik? Nein, er hat nur eine Schwester, die wohnt in Worms, die kam dann auch. Eigentlich habe ich alles geregelt, also ich wollte, dass er hier bleibt in Düsseldorf, weil da haben wir auch mal drüber gesprochen. Er wollte nicht da in diese Familiengruft. Das konnte ich alles durchsetzen. Aber im Klartext heißt es, es gibt keine rechtlichen Vorgehensweisen gegen die Klinik. Nein. Jemand hat Anzeige erstattet, aber da weiß ich nicht wer. Und Da dieser Fall ja nun auch durch die Presse gegangen ist, war die Klinik ja auch in Erklärungsnot oder in Erklärungspflicht. Nochmal ganz genau gefragt, wie hat die Klinik das im Nachhinein begründet, dieses eigentlich ungeheuerliche Vorgehen? Ja, die Klinik, die hat gesagt, sie spricht von einem Versäumnis. Ein Versäumnis der Ärzte Und des Pförtners, oder? Nein, nicht der Ärzte, sondern des Pförtners. Was hätte denn der Pförtner machen sollen? Ja, er hätte halt den Ärzten sagen sollen, so wie ich das erfahren habe, dass die rausgehen aber sollen. Aber ein Pförtner ist doch nicht weisungsbefugt für die Ärzte einer Klinik. Aber er hat sie praktisch gehindert. Er hat gesagt, so irgendwie... Aber hör mal, da gehören zwei zu. Ja. Der wird sich nicht vor die Ärzte gestellt haben und gesagt haben, sie dürfen hier nicht rausgehen. Die Ärzte haben das ja mitgemacht. Ja. Ja. Also der Pförtner kriegt einen Rüffel, kriegen denn die Ärzte auch einen Rüffel? Der Pförtner arbeitet noch da. Okay. Also der arbeitet noch da. Aber ich habe es gerade so verstanden, dass die Klinik zunächst mal den Pförtner gerügt hat. Oder als Versäumnis das dargestellt hat. Hat die Klinik es auch dargestellt, dass die Ärzte sich nicht richtig verhalten haben? Nein, in der Zeitung stand nur was von dem Pförtner. Jetzt wissen wir beide wahrscheinlich nicht genau die rechtliche Situation, wie das ist, ob man, wenn vor einem Krankenhaus jemand zusammenbricht. Aber manchmal sind Gesetze so, dass der gesunde Menschenverstand ausgeschaltet ist. Ich kapiere das gar nicht. Also ich meine, wenn jemand umkippt, da gehe ich ja auch nicht weiter. Und wenn man vom Krankenhaus umkippt und dann im Rettungswagen, also das ist alles so Sachen, die ich überhaupt gar nicht begreife. Es ist absurd, es ist völlig absurd, dass man für 5 Meter einen Rettungswagen holt und die ganze Zeit verschwendet. Ja. Außerdem frage ich auch, was menschlich in diesem Pförtner und auch in diesen Ärzten vorgegangen ist, dass die sich so verhalten haben. Da gibt es im Prinzip keine Entschuldigung und keine Erklärung. Gar nicht. Es ist sehr schade, dass da keiner jetzt so richtig was juristisch unternimmt, finde ich. Aber dir sind die Hände gebunden, du kannst es nicht machen. Du bist einfach nur ein Bekannter, ein Freund. Ja. Obwohl, ich weiß es gar nicht, wie die Lage ist, ob du als Freund da nicht auch Anzeige erstatten könntest. Ich weiß es gar nicht. Also ich bin da ziemlich durch den Wind. Mhm. Und Michael, wir haben auch unter unseren Zuschauern Juristen. Und ich glaube, dass sicherlich, während wir jetzt reden, sich der eine oder andere schon Gedanken macht, ob du auch Anzeige erstatten könntest, was du tun könntest. Aber vorab erstmal die Frage, willst du das überhaupt? Ja, es keimt schon so in mir auf, dass ich irgendwas machen muss eigentlich, weil, Gut. Das wird immer mehr. Dann sammeln wir mal die Informationen, die per Mail hoffentlich bei uns reinkommen unter domian@wdr.de und reichen das an dich weiter. Jetzt haben wir, Michael, uns lange unterhalten über diesen Skandal, der da vorgefallen ist. Wir haben uns nicht unterhalten über deine Trauer. Du hast deinen Freund, deinen langjährigen Partner verloren. Das waren 26 Jahre jetzt und am Anfang war so eine Euphorie, dass ich alles geregelt habe und es ging alles automatisch. Und ich habe auch Medikamente bekommen, also sehr starke. Jetzt wird das alles schlimmer. Jetzt begreife ich das erst alles. Verstehe. Und jetzt bin auch in seiner Wohnung gezogen. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Und ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Ich mache mal einen Vorschlag. Du weißt ja, dass ich immer so eine relativ begrenzte Redezeit habe mit den Leuten. Ja. Wir haben uns jetzt über den Skandal unterhalten und das ist auch sehr gut, dass das dann jetzt nochmal in die Öffentlichkeit gekommen ist. Ja. Über deine persönliches Befinden, deine Trauer und die Traurigkeit. Ja. Ich schlage vor, dass du darüber jetzt mit meiner Psychologin sprichst, die auch jetzt zugehört hat. Die wird dich gleich anrufen, wenn du aufgelegt hast. Sollen wir es so machen? Ja, das wäre gut. Gut. Und was die andere Sache anbelangt, verspreche ich dir, werden wir uns mit dir in Verbindung setzen, wenn wir interessante Informationen bekommen. Das ist gut. So machen wir es, lieber Michael. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Und du legst auf und wir rufen dich gleich an. Okay. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hier ist Burkhard, 48. Guten Morgen. Hallo? Ja, guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen, bist du verzögert. Hallo Burkhard, um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, am Mittwoch war ja dieser Yunus am Telefon. Der Delfin. Das heißt übersetzt Delfin, hat er mir erklärt. Ja, und da habe ich mich so ein bisschen geärgert, weil, ich weiß nicht, Wie ich das sagen soll, ich bin doch ein bisschen aufgeregt. Ich mache einen Vorschlag. Ich erkläre mal kurz den Zuschauern und Zuhörern, die jetzt letztens nicht dabei waren, was der Anrufer gesagt hat. Also es ging darum, dass er war 17 Jahre alt oder ist 17 Jahre alt und er war ja, richtig. Zwei Jahre ein extremer Islamist, kann man sagen. Mit ja, sehr krassen Anschauungen und hat aber dann eine Entwicklung durchgemacht und ist jetzt zu einem frommen Moslem geworden und distanzierte sich von jeglichen Gewaltvorstellungen und auch von allen Gewalttaten. So grob zusammengefasst. Ja, und das kann ich nicht glauben. Warum nicht? Nee, also das kann ich mir nicht denken, dass ein Mensch sich so ein Bild hatte mal. Dass der sich auf einmal so radikal sich das kann ich mir nicht vorstellen. Er hat es doch, also ich fand, also für mein Empfinden hat er das sehr glaubwürdig erzählt und man darf nicht vergessen, er ist ein sehr junger Mann und er war fast noch ein Kind, als er diese radikale Auffassung hatte. Da können Menschen sich doch ändern und auch Einsichten haben und dann ihr... Ich würde es ihm wünschen, ja, aber ich glaube es nicht. Ich habe das irgendwie im Gefühl, das kann ich mir nicht denken. Ich würde es ihm wünschen, ja, ja. Dass er sich ändert jetzt. Das Gefühl, ganz bestimmt, aber ja. Ich würde mich freuen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass er sich angelogen hat. Woran machst du das Gefühl denn fest? Ja, wie soll ich das sagen? Das ist schwer zu sagen. Aber ich mag mich ja irren vielleicht, aber ich weiß nicht. Also diese ganzen, das gefällt mir alles nicht so, was hier so läuft in Deutschland. Hör mal, das gefällt mir auch nicht, das gefiel ihm auch nicht, was es teilweise in der extremistischen Szene gibt. Hast du eigentlich Erfahrungen mit Salafisten oder extremen Islamisten? In dem Sinne eigentlich nicht. Es ist halt so gewesen, also ich weiß nicht, also ich selber bin, wie gesagt, in der Kirche und... Was für eine Kirche? In der katholischen Kirche, ja. Bin ich. Okay. Und da ist mir, wie gesagt, das eine Mal etwas passiert. Ich bin, ich hatte ein Kreuz um meinen Hals und ich wollte, kam aus der Kirche auch. Und dann bin ich, wie gesagt, durch die Einkaufsstraße durch Lemgo gegangen. Da ist einmal die Moschee und gegenüber ist das Jugendzentrum. Mhm. Und bin von denen angespuckt worden und die haben mir das runtergerissen alles. Und ich war so fertig gewesen. Ich bin nach Hause gegangen und meine Mutter hat gesagt, was ist mit dir denn los? Du bist ja weiß wie Kreide. Was ist los? Und da habe ich ihr das erzählt. Da sagt sie, ja, und du, warum bist du nicht zur Polizei gegangen? Hast das angezahlt? Ich habe gesagt, ich war so verdattert jetzt gewesen. Mhm. Ich war so fertig gewesen und das hat mich jetzt so schockiert und habe das jetzt vielleicht in Verbindung jetzt mit dem jungen Mann gebracht. Jetzt verstehe ich das. Und da habe ich ich habe irgendwo Angst jetzt auch, ne, dass das jetzt anderen Menschen auch passiert, mhm. Auch zum Beispiel ältere Leute. Aber du, nochmal gefragt, du bist mit einem ganz normalen Kreuz als Schmuck sozusagen. Ja, bist du da ja nun, wie, an der ja, Moschee ja. vorbeigegangen und da haben dich junge Männer angespuckt und beschimpft? Ja, ich sollte das abmachen, was das eigentlich bedeutet. Sie hätten die Oberhand hier sollte das mal abmachen ganz schnell. Mhm. Ich würde schon sehen, was ich davon habe. Ja, solche Entwicklungen sind ausgesprochen schlimm und es ist eine Schande, dass so etwas in Deutschland, in unserem Land passiert. Ich glaube dir das, dass du das erlebt hast. Das ist nicht sicher. Und wir haben in Lemgo vier Moscheen. Eine davon, wo ich vorgestanden habe, die ist erlaubt. Das war von Dianet oder Dite, wie der heißt. Mhm. Aber drei andere Moscheen sind verboten. Unter einem zum Beispiel ist die Meligörisch in Lemgo. Mhm. Und das ist eine sehr gefährliche Organisation. Mhm. So, jetzt verstehe ich. Nein, ich habe nichts gegen diese Menschen. Jetzt verstehe ich deinen Hintergrund. Ja? Du hast eine schlechte Erfahrung gemacht und diese schlechte Erfahrung machen sehr viele Menschen in Deutschland. Ja. Das ist sehr schlimm und dem muss auch Einhalt geboten werden. Andererseits ist natürlich die Mehrzahl der Muslime in Deutschland, das sind friedliebende Menschen. Ich hoffe es. Ja, komm, dann sähe es ja anders aus, wenn das nicht so wäre. Und ein wirklich frommer Moslem, und so schien mir der junge Mann zu sein, kann sich mit dir die Hand reichen. Das musst du ihm ja auch zubilligen, dass er sich auch verändern kann. Sonst stigmatisiert man die Menschen und dann gibt es ein gutes Miteinander. Naja, das Miteinander ist ja nun nicht gut. Es gibt auch viele, viele Beispiele von sehr gutem Miteinander. Ich meine, du hast eine schlechte Erfahrung gemacht. Die nehme ich auch ernst. Da quatsche ich da gar nicht rein. Ja. Das ist schlimm. Und es gibt schlimme andere Beispiele auch. Ja, aber es gibt auf der anderen Seite eben auch viele, viele gute Beispiele. Ja, natürlich. Allerdings, das habe ich auch bei ihm gesagt, mir fehlt die Empörung der muslimischen Welt gegenüber solchen Sachen, dass man da mehr Farbe bekennt für friedliches Miteinander und gegen Terrorismus und so weiter. Nicht, da muss gegen vorgegangen werden. Ja. Ich sage ganz ehrlich, nicht nur jetzt dieses. Was mich auch ganz, ganz fürchterlich auch aufregt, ist, dass linke und rechte Gruppierungen, ob es die NPD ist oder die Linke, die muss verboten werden. Beide Parteien müssten für mich in meinen Augen verboten werden. Gut. Ganz ehrlich. Jetzt machen wir noch ein ganz anderes Fass auf. Nein, will ich jetzt nicht machen. Nur ich möchte das jetzt am Rande nur mal so angesprochen haben. Okay. Also ich will jetzt nicht weiter ausgreifen. Gut. Das will ich nicht. Nein, ich wollte das jetzt nur mal so anmerken. Das ist so meine Meinung, dass solche Gruppierungen auch, dass da was gemacht werden muss. Okay, lassen wir das mal als Meinungsäußerung deinerseits stehen. Ja. Und du hast ja Bezug genommen auf den Anruf von vor ein paar Tagen. Ja. Wir haben uns ausgetauscht und ich nehme deine Sorgen und deine Ängste sehr ernst. Das glaub mir. Und wir müssen da groß alle offene Augen haben, sonst sind wir irgendwann müssen wir zu viel Angst in unserem eigenen Land haben. Da gebe ich dir recht. Nee. So. Nee, wir hatten es ja heute im Fernsehen gehabt. Ja. Nicht diese Leute da in Wuppertal, wo junge Frauen angesprochen werden, was sie auf der Straße zu suchen haben. Ja, das ist wirklich... Wenn die in der Disco... Das geht doch nicht, sowas. Das ist wirklich krass. Das muss man gerade mal eben erzählen. Vielleicht haben das gar nicht so alle mitbekommen. Es gibt in Wuppertal sogenannte Salafisten-Polizisten. Scharia-Police. Ja, Scharia. Scharia-Police, Entschuldigung, ich habe es falsch gesagt. Ja, genau. Und die machen die Leute darauf aufmerksam, dass sie nicht trinken sollen und nicht rauchen sollen und keinen Sex und keine Schwulen und weiß ich was. Ja, siehst du, Schwule, ne? Ja. Ist auch sowas. Also, ist im Islam auch nicht erlaubt und gerne gesehen. Ja. Homosexualität. Ja, ich weiß. Ne? Ich sehe die auch nicht gerne. Aber naja, gut, okay. Ich meine, ich wünsche ihm alles Gute, dass er wirklich, ich mag mich ja vielleicht jetzt getäuscht haben. Und ich finde dich zum Beispiel auch ganz, ganz toll. Dankeschön. Ich höre dich bestimmt seit jetzt, das erste Mal habe ich dich 2000 gehört. Und zwar, da habe ich Zeitungen verteilt für die Lippische Rundschau. Ah, guck. Und da dachte ich, das ist ja interessant. Ich habe gesagt, meine Zeitung ist noch nicht da. Jetzt habe ich noch ein halbes Stündchen. Und dann habe ich erst mal ein bisschen gelauscht. Dann freue ich mich, dass du uns so lange treu geblieben bist, lieber Burkhard. Ich bleibe auch dabei. Danke für deine Meinungsäußerung. Die ist auch sehr richtig und wichtig. Und alles Gute wünsche ich dir. Ich hoffe, du bist jetzt nicht zu sehr enttäuscht von mir, dass ich das angesprochen habe. Nein, natürlich nicht. Gut. Das ist doch hier Prinzip dieser Sendung, dass man von allen Seiten sich äußern kann. Burkhard. Ja, schön, dann wünsche ich dir alles Gute. Mach's gut. Und schick mir mal eine Autogrammkarte. Ja, dann rufen wir dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Ja, okay. Okay, tschüss. Dann wünsche ich ein schönes Wochenende. Dankeschön, tschüss. Ciao. Ihr Lieben, ich habe heute im Fernsehen beim Mumzappen etwas mitbekommen, dass es den Beruf der Sexualassistentin gibt. Das fand ich richtig interessant. Das ist eine Art Prostituierte. Oder es ist eine Prostituierte, die in Altenheime geht und sich dort mit den eben auch noch dort stattfindenden Bedürfnissen der alten Leute beschäftigt und ihre Dienste dort anbietet. Wenn vielleicht die ein oder andere Sexualassistentin uns zuhört, ich würde gerne mal mit einer solchen Dame sprechen, denn das ist natürlich ein großes Thema, auch im Altenheim. Geht es unter Umständen rund. Also es ist ja nicht so, wir haben es gestern ja auch gehört, dass man irgendwie mit 70, 75 irgendwie überhaupt keinen Bock mehr hat. Das gibt es auch und das ist ja auch dann okay. Aber es gibt auch das andere, Sexualassistenten. Vielleicht rede ich heute oder in der nächsten Woche mal mit einer Sexualassistentin. Hier ist Kader. Kader ist 26. Guten Morgen. Guten Abend, Domian. Eine Frau. Genau, eine Frau. Das ist schön. Und ein türkischer Name? ein kurdischer Name. Ein kurdischer Name. Genau. Da können wir glatt mal an dem Thema anschließen, worüber ihr gerade schon gesprochen habt. Ja. Nämlich um ISIS und das Geschehen der Jesiden im Moment, weil ich bin eine Jesidin. Oh ja. Und mir ist es ganz wichtig, mal auch mit dir darüber zu sprechen und an deine Zuhörer zu appellieren, was in dieser Welt geschieht und dass das so wenige Menschen mitbekommen, obwohl es am laufenden Band im Fernsehen läuft. Aber eigentlich nehmen das viele Menschen überhaupt nicht wahr, was gerade passiert. Weil das für die meisten so weit weg ist und wie ein Film abläuft. Genau, aber es ist gar nicht so weit weg. Es ist gar nicht weit weg. Nein, überhaupt nicht. Ja. Man braucht nur die Tür aufzumachen und ein paar Meter zu laufen. Vielleicht entdeckt man da schon den einen oder anderen Salafisten. Also ich muss erstmal ganz kurz erzählen, ich habe überhaupt nichts gegen den Islam. Im Gegenteil, ich bin auch mit Muslimen groß geworden. Aber es gibt Salafisten, die den Jesidentum zum Beispiel nicht akzeptieren. Wollen wir ganz kurz mal erklären, was Jesiden sind? Erklär's doch mal. Also Jesiden ist eine Glaubensgemeinschaft. Man soll nicht denken, dass wir sehr wenige sind. Wir sind mittlerweile sehr wenige, aber von uns gab es mal 25 Millionen Menschen. An was glauben die Jesiden? Wir glauben ganz normal, wie jeder andere auch, an Gott. Und insbesondere glauben wir an einen Engel. Mhm. Und dieser Engel hat für uns die Hölle ausgelöscht. Und dadurch, dass er die Hölle für uns ausgelöscht hat, weil er Gott widersprochen hat, existiert für uns die Hölle nicht mehr. Wir glauben nicht mehr an das Böse. Und das ist auch zum Beispiel einer der Gerüchte, an denen wir jetzt anschließen können, dass wir für die Radikal-Islamisten, man muss das mal einmal ganz deutlich sagen, weil nicht alle Moslems sind gleich, ne? Dass die Radikal-Islamisten dieses Gerücht in die Welt gesetzt haben, dass wir an das Böse glauben und deswegen ungläubig sind. Darf ich mal kurz dazwischen fragen? Du sagst, ihr glaubt nicht mehr an das Böse. Nein. Weil der Engel die Hölle zerstört hat. Genau, weil er hat Gott widersprochen und Gott hat ihn in die Hölle geschickt. Aber, und somit hat er. Deine Glaubensgemeinschaft ist doch nun gerade im Moment extrem konfrontiert mit dem Bösen. Ja, absolut. Wie bringst du das so mit deinem Glauben aufeinander und zueinander? Ja, wie bringe ich das? Ich sehe die ISIS-Menschen, also die ISIS-Mitglieder nicht als Menschen. Das sind Kreaturen und Bestien. Das sind auch keine Menschen mehr für mich. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist viel schlimmer als das Böse vielleicht. Ich weiß es nicht, was das ist. Was glaubst du, warum ISIS euch so hasst? Weil wir nicht dem Islam entsprechen, vielleicht. Mhm. Weil wir an etwas anderes glauben. Aber viel wichtiger ist, worüber ich mit dir reden möchte, ist, dass die Macht, die ISIS im Moment hat, nicht unterschätzt werden soll von den Menschen. Mhm. Die ganzen Videos, die in den sozialen Netzwerken rumlaufen, Menschen werden geköpft. Ja. Es wird berichtet von Familien, die es werden Kinder umgebracht. Eltern müssen das Fleisch ihrer Kinder essen. Mhm. Die werden auf bestialische Art ermordet. Kinder werden begraben. Lebendig begraben. Mhm. Also das hat doch nichts mehr mit Menschlichkeit zu tun. Ich habe jetzt hat ja die deutsche Bundesregierung beschlossen, Waffen in den Irak zu schicken, um die Kurden zu unterstützen. Genau. Ich gehe mal davon aus, dass du das gut findest und das begrüßt. Mhm. Oder? Ja, ob ich das begrüße oder nicht begrüße, ist eine andere Sache. Ich, wie soll ich sagen, also es gibt die eine Seite, die Kurden beschützt, das ist zum Beispiel die Peschmerga, hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Mhm. Und dann gibt es noch die PKK, die ja in Deutschland auf der Terrorliste steht, wobei ISIS ja auch nicht, ISIS steht ja nicht drauf, komischerweise, obwohl die sind ja wahrscheinlich gar nicht die Bösen, ne? Und das Problem ist aber, man kann den Peschmerga-Leuten, sag ich mal, nicht ganz vertrauen, weil die schon des Öfteren in der Vergangenheit ihre Waffen einfach anderen Leuten überlassen haben und das könnte in diesem Fall auch passieren. Mir wäre es viel wichtiger, oder ich hätte begrüßt, dass sich vereinte Nationen auf der gesamten Welt, die Möglichkeit haben, sich verpflichtet fühlten, in das Land einzumarschieren und diese ISIS-Menschen zu bekämpfen. Ich bin der letzte Mensch, der gegen Gewalt ist, der für Gewalt ist. Aber ISIS, mit denen kann man doch keine Kompromisse machen. Die müssen ausgelöscht werden. Das heißt, also in deinem Sinne wäre es durchaus gut gewesen, wenn die Amerikaner oder vielleicht auch die NATO oder wer auch immer dort wirklich direkt eingegriffen hätte oder eingreift, um das Grauen doch zu beenden. Ja, ich weiß. Klar, wir haben alle verstanden, sollte ein Land sich einschalten, erklären die denen ja auch quasi den Krieg. Ne? Ich verstehe das schon. Aber wenn man sich mal die humanitäre Hilfe im Moment ansieht. Es gibt ein Camplager, ein Flüchtlingslager, in dem sitzen im Moment 72.000 Flüchtlinge, die teilweise Märsche gelaufen sind von 80, 90 Kilometer, 40 Grad in der Sonne, die sind in den Bergen verdurstet und verhungert. Unsere Frauen, unsere jesidischen Frauen werden da auf Märkten verkauft für 10 Dollar, für 20 Dollar, werden in irgendwelchen reichen Familien, die werden zwangskonvertiert zum Islam. Und die ganze Welt schaut sich nur um und nichts gehört und spielen die drei Affen. Nichts gesehen, nichts gehört und können nicht reden auf einmal. Kada, hast du auch oder hat deine Familie noch direkte Kontakte in den Irak zurzeit? Also was heißt direkte Kontakte? Klar, es gibt Verwandte, die mittlerweile dahin geflogen sind, um auch Geld da hinten hinzubringen. Die Spendengelder, die wir hier sammeln. Also ich gehe auch selbst auf die Straße und sammle Spenden und versuche und mache. Aber einer alleine schafft es natürlich. Es gibt sehr viele von uns. Auch einen ganz großen Lob an all die Jesiden, die sich im Moment einsetzen. Aber klar, es fliegen viele Leute dahin und berichten von da hinten auch direkt. Ne? Man direkt kriegt das direkt mit. Verwandte habe ich aber nicht. Nein. Ja, da es keine direkte militärische Intervention gibt und damit ist, glaube ich, auch nicht zu rechnen. Wie ist deine Prognose, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird? Ja, meine Prognose ist ganz einfach. Also ich bin in diesem Fall, sehe ich die Sache einfach hoffnungslos. Man wird uns ausrotten, also bis zum geht nicht mehr. Und anschließend wird irgendwann auch Ruhe einkehren, ne? Also irgendwann wird Ruhe einkehren und die werden da hinten ganz normal und in Ruhe alles weiter verrichten können. Du glaubst, dass es zu keiner mehr für interessieren, ja. Du glaubst, dass es zur Errichtung dieses islamischen Staates kommen wird? Ja, das weiß ich nicht. Also aus den Schätzen in dem Gebiet, wo diese ganzen Menschen oder die Jesiden und Kurden gelebt haben, ist ja auch sehr viel Öl, deswegen holen die sich das ja auch alles da hinten. Ob es dazu kommt, weiß ich nicht, weil die Amerikaner haben ihre Finger ja auch mit da dran, ne? Ich kann deine Empörung, deine Empathie sehr verstehen, Kader, wenn man die Bilder sieht im Fernsehen oder im Netz. Aber Domian, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Das, was du im Fernsehen siehst, ist nichts. Du musst mal die sozialen Netzwerke angucken. Das wollte ich gerade sagen. Also das Fernsehen zeigt nun sehr wenig. Nicht, aber wenn man die Medien sind stigmatisieren und manipulieren die Menschen mehr nicht. Man sollte mal sich soziale Netzwerke angucken. Die mache ich selber aber auch schon mit Salafisten geschrieben. Na gut, aber trotzdem glaube ich, gerade so in unseren großen Fernsehnachrichtensendungen wird schon klar, was für ein Unheil und für ein Grauen dort herrscht. Ja. Wenn man dann aber im Netz herumforscht und die Bilder sich dann ansieht, die man da präsentiert bekommt, ist es ganz schlimm. Und ich gebe dir völlig recht. Ja, es ist ganz schrecklich. Das ist abscheulich. Also ich bin seit dem 3. August traumatisiert und das ist ganz, ganz schrecklich. Also das, was wir durchmachen, wir hier in Deutschland, wie Jesiden, wir fühlen uns auch nicht mehr so sicher hier. Die Salafisten sind überall. Ist das ein Dilemma, ne? Weil man gar nicht so richtig weiß, was man tun soll. Man ist hilflos. Das heißt, du hast auch schon ein wenig Angst hier in Deutschland? Also ich, bevor der 3.8. gekommen ist, ich weiß, dass viele Salafisten Jesiden nicht befürworten, das weiß ich, wusste ich auch schon immer. Aber also diese extremen Islamisten. Aber seit dem 3. August, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir schon öfter aufgefallen, ich würde jetzt nicht mehr einfach so auf die Straße gehen und würde mich jemand nach meiner Religion fragen, würde ich das nie wieder mehr sagen. Warum nennst du den 3. August? Weil das die Nacht war, in der die ISIS da eingegriffen sind, im nördlichen Teil von dem Irak. Der 3. August, ja. So, Kada, wir nehmen dein Statement auch als Meinungsäußerung und du hast jetzt eine, wenn auch kleine, aber Öffentlichkeit gehabt. Und ich finde es sehr gut, dass du angerufen hast und freue mich über eure Stimmen. Ich möchte dich nicht unterbrechen, aber ich möchte noch eins loswerden. Das ist mir ganz wichtig. Das habe ich gerade auch deinem Redakteur gesagt. Mir ist es ganz wichtig, dass die Menschen und deine treuen Zuhörer sich vielleicht über den Jesidentum informieren. Und es gibt so viele Möglichkeiten, Geld zu spenden, sich nur zu informieren. Und wenn es ein paar Euros sind, das hilft den Menschen da hinten. Es gibt ganz viel, man kann im Internet ganz viel gucken. Wenn jemand Interesse hat oder sowas, würde ich das toll finden, wenn die das machen würden. Hast du einen Tipp, eine bestimmte Internetadresse, die sehr gut ist? Medico International. Medico International ist vor Ort im Irak, in den Flüchtlingslagern, mhm, und die unterstützen Tida e.V., falls jetzt einige Jesiden noch zuhören und das auch noch wissen wollen, Tida e.V. Und für die Deutschen, in Anführungsstrichen, sag ich mal, Medico International ist vor Ort direkt, okay, da. Okay, das ist doch ein guter Rat. Ich danke dir, okay, für deinen Anruf, für deine Meinungsäußerung und ich bin ganz auf deiner Seite gerade. Danke, Domian. Danke fürs Zuhören, alles, und dir einen schönen Abend. Alles Gute. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Wobei, ich sag, ich bin ganz auf Ihrer Seite natürlich, was die Anklage anbelangt, aber ich bin ratlos, was man tun kann. Ich weiß nicht, ob eine militärische Intervention das Richtige wäre. Ich weiß es einfach nicht. Es gibt Verläufe, Krisenverläufe, wo man vielleicht irgendwann an den Punkt kommt und sagt, ja, man kann nur noch mit Gewalt irgendetwas machen. Ich bin ratlos. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Marion. Marion ist hier und sie ist 53. Guten Morgen, Marion. Ja, schönen guten Morgen. Ich bin die Marion. Ja, Marion. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Es geht um Folgendes. Ich bin trockene Alkoholikerin, mhm, seit 7 Jahren, mhm, und habe durch den Alkoholismus meinen Sohn halt praktisch verloren. Das heißt, also er lebt, ja. Also das heißt, er hat sich dann entschieden, er war damals bei seinem Vater zu bleiben. Ja, du bist 7 Jahre trocken. Ja. Sagst du. Und seit wann ist der Junge weg? Also er ist mit 9 Jahren zu seinem Vater. Und ich habe ihn dann noch bis zum 13. Lebensjahr, haben wir uns immer wieder gesehen. Und wie alt ist er jetzt? Er ist jetzt 24. Mhm. Ah, das heißt, er ist schon lange weg. Ja. Ja. Und seit seinem 13., also fast 14. Lebensjahr, fast 14. Lebensjahr, hat er schlagartig den Kontakt abgebrochen. Mhm. Jetzt ist es so, dass... Habt ihr seitdem er 14 ist, er ist heute 21, habt ihr seitdem überhaupt... Nein, er ist heute 24. Ah, 24, okay. Habt ihr seitdem überhaupt keinen Kontakt mehr? Nein, wir haben, also seit seinem 13. Lebensjahr habe ich überhaupt keinen Kontakt mehr mit ihm. Es ist so, ich habe mich auch nicht, also er wohnt gar nicht so weit entfernt vom Vater, die haben ein Familienhaus. Mhm. Meine Mutter ist vor vielen Jahren mal dorthin gegangen und war dann auf dem Hof. Da kam halt mein Sohn ihm entgegen und der hat meine Mutter so beschimpft. Und meine Mutter war immer lieb und gut zu ihm. Die hat ihm nie was getan. Also meine Mutter hat mir das erzählt. Dann kam halt der Vater dazu und hat dann halt gesagt, du kannst nicht mit deiner Oma umgehen. Warum hat er die Oma beschimpft? Ich weiß es nicht, das weiß keiner. Meine Mutter kam nach Hause, also ich muss sagen, meine Mutter wohnt in der 1. Etage, ich wohne in der 5. Etage und meine, mhm, Mutter kam dann gleich zu mir. Sie war vollkommen fertig und hat geweint und er, ja, hat sie mit übelsten Ausdrücken beschimpft. Okay, wahrscheinlich galt dieser Zornausbruch nicht deiner Mutter, sondern dir. Hast du ihm denn, ich vermute mal, dass er dich oft besoffen erlebt hat als Kind? Ja, natürlich, natürlich. Das, mhm, wird schlimme Folgen für ihn gehabt haben. Ja, ich weiß das. Und das ist ja auch das, was mich jetzt jahrelang, das ist auch das, was halt jahrelang mich immer wieder begleitet. Ja. Ich werde morgens mit den Gedanken wach, ich werde abends, schlafe ich damit ein, mhm, ob ich in der U-Bahn sitze oder was weiß ich. Mhm. Ich habe dann versucht, schriftlich mit ihm Kontakt zu bekommen. Ja, lass mich noch eine Sache fragen. Ja, halt, stopp. Ihr werdet das bereden. Eine Frage noch zu der Vergangenheit. Ja, natürlich. Hast du ihn damals im Suff misshandelt oder geschlagen? Nein, das wurde ich auch schon gefragt und das weiß ich ganz strikt von mir weg. Mhm. Nein, das, mhm, habe ich niemals gemacht. Ich habe auch meinen Sohn immer vernünftig gekleidet und so weiter und so fort. Also du hast ihn nicht vernachlässigt. Also er war durch den Alkohol war eine gewisse Zeit bei meiner Mutter unten. Mhm. Gut, ja, also da kann man sich schon vorstellen, dass das für das Kind natürlich sehr schlimm war. Das natürlich. Kann man sich ja schon vorstellen. So, jetzt hast du ihm geschrieben, wolltest du gerade erzählen? Ja, ich habe ihn halt geschrieben, einen Brief, und auf diesen Brief hat er geantwortet und da hat er genauso mich beschimpft wie meine Mutter, also mit ganz schlimmen Worten, ganz schlimme Ausdrücke. Also was hat er denn? Er muss es ja irgendwie dann begründet haben, dass er so einen Zorn auf dich hat. Wie hat er das begründet? Naja, halt eben der Alkohol halt eben, ne? Ja, mhm, natürlich. Weiß er denn, dass du inzwischen trocken bist? Also ich habe ihm dann noch einen zweiten Brief geschrieben und ich hatte dann halt auch geschrieben, ob wir uns nicht treffen könnten. Ich wusste nicht, ob das richtig ist mit dem Schreiben. Ich wusste es nicht. Ich habe lange gezögert, aber dann habe ich doch halt geschrieben und ich habe lange gebraucht, bis ich den in Briefkasten gesteckt habe. Und weil ich nicht weiß, was soll ich für Schritte machen, was ist richtig, was ist falsch. Und auf diesen Brief habe ich dann aber keine Antwort bekommen. Ich habe dann halt geschrieben, ob er mich nicht um dann und dann besuchen kommen könnte und wenn ihm das nicht recht ist, ob wir uns dann und dann halt treffen können. Und in dem Brief hast du geschrieben, dass du nicht mehr trinkst. Ja. Und hast du in dem Brief auch geschrieben, dass dir das alles sehr leid tut, was früher passiert ist? Ja, habe ich alles gemacht. Und er hat darauf nicht mehr reagiert? Nein, gar nicht mehr. Hast du mit überhaupt dem, nicht hast mehr. Du mit deinem ehemaligen Partner, also dem Vater des Jungen, Kontakt? Nein, auch nicht mehr. Also es gibt niemanden, über den du irgendwas erfahren könntest, von und über den jungen Mann. Naja, ich erfahre Marvin Felle, das ist halt so, man kennt jeder jeden, von früher her noch und so. Und durch eine Bekannte habe ich ein bisschen mal was erfahren, was ihr, also von dem Vater meines Kindes, also von seinem Vater, ihr erzählt wurde halt. Ja, was macht er denn zurzeit, weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass er halt, der Vater, das ist halt, der ist Steinmetz und er hat dann halt auch Steinmetz gelernt. Ich weiß, dass er halt durch die Lehre durchgefallen ist, das weiß ich halt. Und dass er eine Freundin hatte, das weiß ich, aber das ist jetzt schon eine ganze Zeit her. Aber so viel mehr weiß ich auch nicht von ihm. Und du bist, du bist ihm auch noch nie irgendwie zufällig im Ort begegnet? Ich wohne ja in Berlin, ne? Da sind ja halt Marienfelde und ich gerade ist ja halt Berlin. Ich wohne nicht gerade halt in Marienfelde. Und ich sage mir manchmal, weißt du, Domian, es sind jetzt 11 Jahre vergangen und er ist ja Mann geworden. Wer weiß, ob ich ihn vielleicht an ihm vorbeigegangen bin, ihn gar nicht mehr erkenne und er nichts gesagt hat. Verstehe. Weil ich denke manchmal, wenn ich hier einkaufen gehe oder so, dann denke ich manchmal, ich bin ihm doch bestimmt schon begegnet und er hat vielleicht nichts gesagt. Wie weit aber ist das denn auseinander? Ich sein Vater nicht. Das mal durch Zufall. Es ist doch nicht nur, dass ich seit 11 Jahren mich auch seinen Vater gar nicht treffe hier. Mensch, Maria, das klingt, Marion, entschuldige, das klingt ziemlich verfahren, die Situation. Du hast es richtig gemacht, finde ich, mit den Briefen. Ja, doch, ja. Das finde ich auf jeden Fall richtig. Da freue ich mich, dass du das sagst, weil ich immer gedacht habe, den letzten Brief, den ich dann noch geschrieben habe, ich habe so gezweifelt irgendwie. Es kommt natürlich darauf an, ich kenne den Brief ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie du den Brief geschrieben hast und wie du das formuliert hast alles. Na, ich habe nicht, also ich habe halt geschrieben, dass ich habe nicht geschrieben, dass ich seit 7 Jahren trocken bin. Ich habe geschrieben, dass ich seit langen Jahren trocken bin, habe ich geschrieben, ja. Und dass ich mich halt gerne mit ihm treffen möchte. Und da gab es auch gewisse Missverständnisse, halt Sachen. Aber wenn ich was jetzt erzählen würde, dann müssten wir zwei Stunden, um das alles zu erklären, 2-3 Stunden sprechen. Und das wollte ich auch aufklären. Das sind so halt Sachen. Wichtig ist auch so, finde ich, so der Tenor des Briefes, dass es dir leid tut und dass du ihm die Hand reichen möchtest. Wenn du, wenn du zurückdenkst, der Hauptfehler ist der Alkoholismus gewesen, natürlich. Was bereust du im Einzelnen in deinem Verhalten ihm gegenüber? Na, einfach mein Verhalten, dass ich getrunken habe, dass ich halt, er hat mich gesehen, weißt du, ich weiß ja, ich werde ja hier getorkelt haben und man ist ja dann auch, wie ein Alkoholiker ist, man ist dann lustig und was weiß ich. Aber irgendwann, Domian, irgendwann, und das ist auch, dass ich zum größten, ich habe ja selbst mich auch entzogen, also mehrmals selber, ja, und das ist schlimm. Aber dann irgendwann hast du dann wieder Angst, du trinkst trotzdem weiter du hast immer Angst, auf diesen Entzug wiederzukommen. Hm. Weißt du, wie ich meine? Hast du ihm denn geschrieben, dass du das tief bereust, alles? Ja. Wirklich? Ja. Ja, das habe ich alles gemacht. Und ich möchte ihm das so gerne sagen. Und vielleicht, wenn er kommen würde, vielleicht wäre das auch schlimm. Vielleicht würde er mich genau wie in dem ersten Brief beschimpfen. Aber ich denke mir, er ist ja jetzt wieder ein paar Jahre älter geworden. Ja, ich versuche das jetzt zu deuten. Ich höre jetzt ja nur die eine Seite. Ich höre ja nur deine Seite. Da muss schon heftig was vorgefallen sein, dass der so mauert. Ich habe ihn nicht vernachlässigt. Also, aber was halt eben war, dass er halt die letzte Zeit mehr bei meiner Mutter unten war. Aber ansonsten, ich habe ihn nie geschlagen. Wirklich, das habe ich nie gemacht. Ich will das nie machen. Mhm. Ich wurde von seinem Vater geschlagen. Da werde ich doch mein Kind nicht aufschlagen. Mhm. Ich habe von seinem Vater viel Schlimmes erlebt. Und es gibt ja Menschen, die immer wieder zu diesen Menschen zurückgehen, obwohl sie vielleicht einen besseren hätten haben können. Ja. Wie war das denn? Wie ist er denn dann von dir weggekommen oder weggegangen? Wie kam das? Da war er 13 Jahre alt? Nein, er war 9. Neun. Bis zum 13. Lebensjahr, dann war es umgekehrt. Da ist nicht der Vater gekommen und hat den Jungen geholt, sondern wir haben uns dann getroffen oder er ist hier zu mir nach Hause, zu uns nach Hause, zu meiner Mutter und zu mir gekommen. Mhm. Und dann schlagartig war es vorbei. Mit 13, in den 13 Lebensjahr. Ich weiß noch ganz genau, wir haben uns in einer Eisdiele getroffen, haben uns schön unterhalten und ich hatte nichts getrunken, ja. Mhm. Das hätte ich mich gar nicht getraut, da mit einer Fahne hinzugehen, ja. Mhm. Und seitdem war nichts mehr. Gar nichts mehr. Marion, ich weiß nicht, was du weitermachen kannst. Ich glaube, du kannst nichts machen. Ich wusste auch, dass das eigentlich das ist eigentlich so. Die Antwort die ist. Es ist eigentlich auch ganz logisch. Es ist logisch. Der entscheidende Aspekt ist, dass du das mit dem Brief, wenn der Brief ordentlich formuliert wurde, hast du es richtig gemacht. Du hast ihm das Friedensangebot hingelegt. Ja. Wie lange liegt dieser Brief zurück jetzt? Jetzt ungefähr 4 Jahre. Also der zweite Brief jetzt, ne? Ja, der zweite Brief, ja. Das heißt, du kannst nichts machen, außer hoffen, dass er irgendwann doch die Entscheidung fällt, ich muss mit ihr reden. Mhm. Mehr kannst du nicht machen. Ich würde jetzt auch nicht noch einmal schreiben. Ja, ich wusste eigentlich auch, dass ich diese Antwort bekomme, aber ich musste mich auch mal darüber unterhalten. Ich verstehe. Wenn das jetzt über die Medien geht, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe dann auch gedacht, vielleicht gehe ich doch nicht ans Telefon. Ich hatte ein bisschen Angst. Und aber pass mal auf, ich mache dir mal einen Vorschlag. Alles ist immer kompliziert und dein Fall natürlich auch, den man auch nicht in 10 Minuten so bereden kann. Meine Psychologin ruft dich nochmal an. Vielleicht kann sie noch einen anderen Aspekt zu der ganzen Sache hinzufügen, okay? Ja, damit bin ich ganz einverstanden. Sehr gut. Gut, Marion, okay. Dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena ruft dich gleich an. Okay, danke schön. Alles Gute, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, wir haben 1.47 Uhr und nächste Woche geht wieder so weiter, wie wir das gewohnt sind. Nämlich, wir haben ein festes Thema in der Woche, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und das Thema nächste Woche Mittwoch heißt, ich kann nicht verzeihen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die grundsätzlich schlecht verzeihen können. Und mit Leuten, die eine bestimmte Tat nicht verzeihen können. Zum Beispiel, dass man euch angelogen hat, dass euch jemand fremdgegangen ist, dass euch jemand Gewalt angetan hat, dass jemand hinterhältig zu euch war. Oder vielleicht könnt ihr einen sexuellen Missbrauch nie und nimmer verzeihen, den man euch angetan hat. Was könnt ihr nicht verzeihen und warum könnt ihr nicht verzeihen? Das Thema heißt, ich kann nicht verzeihen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gerne könnt ihr euch per Mail anmelden, domian@wdr.de oder dann am Mittwoch vor der Sendung anrufen. Ich kann nicht verzeihen, unser Thema nächste Woche Mittwoch. Jetzt weiter mit der freien Themennacht und hier ist Nick. Nick ist 23. Guten Morgen, Nick. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Nick. Schön, dass du da bist. Außergewöhnlich, dich mal zu sprechen, vor allem in dem Kontext. Also ich habe gerade eine ziemlich skurrile Situation erlebt. Erzähl. Ja, folgendes. Und zwar bin ich in meinem Moped von meiner Freundin gekommen, in Essen, auf einer Straße gefahren. Und auf einer Straße, die über eine Autobahn führt. Also war da auch ein Geländer. Und da stand eine Frau, die hatte sich so ein bisschen über das Geländer gebeugt. Mhm. Und es sah so ein bisschen so aus zuerst, als würde sie in die Sterne gucken. Aber dann dachte ich natürlich, der Gedanke ist völlig dämlich. Das könnte was Böses bedeuten. Und in dem Moment habe ich dann links und rechts geguckt, da war ein Autofahrer und dann kam auch ein Motorradfahrer an. Da habe ich links erst den Autofahrer angesprochen und meinte, ob er das auch gesehen hätte. Er meinte nein und der Motorradfahrer meinte auch nein. Wir sind dann natürlich alle sofort zurück zu der Autobahnbrücke in ziemlich Affentempo, auch über Rot gefahren. Das ist ja alles dann ohne, das spielt ja alles keine Rolle, das ist klar. Und dann sind wir zu der Frau gegangen. Und als der Motorradfahrer dann seinen Helm abgezogen hatte, hatte ich gesehen, dass das Henning Baum war, der letzte Bulle, der Schauspieler. Und das war das Skurrile in der Situation. Die Frau von ihm hatte sich dann um die Frau an der Brüstung gekümmert. Und also die Frau? Die Frau von Henningbaum, die saß noch hinten drauf mit auf dem Motorrad. Ah, okay. Aber die Frau, um die es sich handelt, die stand noch da? Die stand noch da und als wir dann da waren, sahen wir auch, dass sie voller Tränen war und ziemlich am Ende, so wie man sich das dann halt denkt, dass wenn ein Mensch kurz vor dem Gedanke eines Suizids steht. Das heißt, ihr hattet die wahrscheinlich berechtigte Hoffnung, dass sie sich von der Brücke runterstürzen wollte. Genau, richtig. Ja. Das ist mir dann auch sofort in den Sinn gekommen und da wollte ich unbedingt noch mit Hilfe hinzutun und hatte sich die Frau von Henningbaum gekümmert und lange mit ihr geredet. Hat dann wohl ihr ganzes Herz ausgeschüttet. Und Henningbaum und ich haben uns dann auch dazu entschieden, unbedingt die Polizei zu rufen, weil dann ja auch professionelle Hilfe gefragt ist an so einer Stelle, wie wir beide gefunden haben. Und die sind dann auch sofort gekommen und haben dann auch nochmal mit der Frau gesprochen. Und letztendlich ist es dann dazu gekommen, dass Henningbaum und seine Frau sie mit aufgenommen haben nach Hause. Da hat die Frau sich darauf eingelassen. Die hatte ihr Auto direkt vor der Brüstung geparkt und da ist dann die Frau von Henningbaum mit eingestiegen. Und dann sind die zu Henningbaum nach Hause wohl gefahren. Die haben die mit aufgenommen, total nett. Und das wollte ich mal äußern, wie das eine tolle Geste ich das fand. Und wie wichtig ist das auch, finde, dass man überall aufmerksam ist und immer auch guckt auf andere Menschen und auf solche Situationen und dann handelt. Weil hätte ich da jetzt nicht gehandelt und nicht gefragt, wer weiß, was dann passiert wäre. Ja, also das Lob gebührt dir genauso. Du hast ja die anderen darauf aufmerksam gemacht, dass da was los ist. Wahrscheinlich wären alle weitergefahren, wenn du das nicht gesagt hättest. Ja, ich will mich selber nicht so in den Vordergrund bringen. Ich will nur damit einfach an andere raus noch appellieren, dass sie immer aufmerksam sind, dann auch handeln, weil es sind so Situationen, in denen man nicht unbedingt damit rechnet, dass was passieren könnte, aber man muss manchmal ein bisschen genauer hinschauen. Und dann. Und die Polizei war auch damit einverstanden, dass die Frau nicht zunächst dann in eine Klinik kommt? Da gehe ich von aus. Also ich selber habe nicht mit der Polizei noch gesprochen, weil wir uns aus der Situation rausziehen wollten. Folgendes war der Fall, wie wir dann später erfahren haben, dass die Frau von ihrem Mann nach 10 Jahren verlassen wurde, hat wohl auch 2 Kinder und wohl auch betrogen wurde. Und so wie ich das dann auch verstanden hatte, ist der Mann, der da um die Ecke von der Brüstung oder von der Autobahn wohnte, an seiner dann Ex-Frau vorbeigefahren mit seiner neuen Freundin und hat sie da stehen sehen und nicht reagiert, was ich auch unfassbar fand. Ich verstehe nicht, wie manche Menschen so handeln können und vor allem eine Geliebte, über 10 Jahre Geliebte, dann so alleine stehen lassen können. Das kann ich nicht verstehen. War der Frau klar, dass sie da vor einem bekannten Schauspieler steht? Das kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich wird sie das noch erfahren haben, aber in der Situation hat sie das, denke ich, nicht begriffen. Nee, aber das war eben so skurril, dieser Zusammenhang. Allerdings, ja. Ich dachte auch gerade, als du das erzählt hast, wie verrückt irgendwie. Ja, total. Und du hast es ja auch erst gesehen, nachdem er den Helm abgenommen hatte, natürlich. Wie auch Ja. Richtig, das sah aus wie ein Rocker mit seinem Bart. Hat ihn überhaupt nicht für ihn gehalten, den letzten Bullen. Ja. Mensch, Nick, das, aber toll, dass er reagiert. Ja, aber du auch. Also nimm's einfach mal an. Ich will dir auch nicht zu viel Honig um die Nase pinseln, aber das war schon gut, auch gut, was du gemacht hast. Also Respekt, das war schon gut gemacht. Okay. Toll, gut, tolle Geschichte, schöne Geschichte. Wir hören so viel traurige Sachen und dann freue ich mich immer daran, also positiv. Ja, sowas auch zu hören, toll. Okay. Danke, alles Gute dir, schöne Nacht wünsche ich dir. Danke, ich hätte auch gerne ein Autogramm von dir, wenn das geht. Sehr gerne, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Tschüss. Danke, schöne Nacht noch, ciao. Und hier ist Niklas. Niklas ist 26. Guten Morgen. Hallo Domian, hier ist der Niklas aus Meschede. Hi. Sehr schön. Grüße dich, Niklas. Um was geht's? Und zwar wollte ich über dir mit Folgendes reden. Und zwar geht's um ein Psychopharmaka-Präparat namens Ritalin, was ich seit meinem Kindesalter habe verabreicht bekommen über 4 Jahre. Ja. Von meinem 13. bis zu meinem 17. Lebensjahr. Das kriegen in der Regel Kinder, die ADS haben. Genau. Sehr aktiv sind. Im Kindesalter los, im Kindergarten, dass ich immer so ein bisschen unruhiger war wie die anderen Kinder, dass ich auch über meine Grundschulzeit hinwegzog und ich dann stationär behandelt wurde, erst zuvor ambulant durch eine niedergelassene Neurologin, die mich mit dem Präparat behandelte, das stark überdosierte, wie im Nachhinein bekannt wurde, dass ich bis 8 Tabletten a 25 Milligramm am Tag kriegte, so dass man mir abends noch Beruhigungsmedizin Dipeperon geben musste, damit ich wieder ruhig wurde. Und wie gesagt, in dem Jahr in der stationären Unterbringung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie bemerkte ich dann, wie gesagt, dass bei mir ein gewisser Kontrollverlust sich einschlich. Was heißt das? Das ist bei jedem Suchtabhängigen so, dass am Anfang der Karriere immer ein Kontrollverlust entsteht. Dass man, so habe ich das in vielen Entgiftungen und Therapien gelernt, dass man ab einem gewissen Maß, wie gesagt, der Kontrollverlust tritt ein. Man kann halt ist nicht mehr Herr über die Droge. Die Droge ist Herr über einen. Das Ritalin-Präparat hatte halt eine sehr euphorisierende Wirkung auf mich, weil es ist ja auch zum großen Bestandteil Amphetamin drin. Das soll hyperaktive Kinder halt, so wie mir erklärt wurde, so aufdrehen, dass es sie wieder ruhig macht. Jetzt hast du über so viele Jahre ein heftiges Medikament verabreicht bekommen. Welche Folgen hat das für dich gehabt, dass du dieses Medikament bekommen hast, so früh und so lange? Wenn ich so sagen soll, Domian, das hat mir mehr oder weniger eine starke Suchtkarriere eingebrockt und mein Leben zerstört. Das ging so weit, dass ich, wie gesagt, dadurch mehrfach in Psychiatrien entgiftet werden musste. Ich bin Moment, langsam. Du sagst, eine Suchtkarriere eingebracht. Das heißt, du bist auch noch auf andere Sachen süchtig geworden? Genau, also Polytoxikoman, das heißt, dass ich multiple abhängig bin. So. Was nimmst du denn oder was hast du genommen? Also ich habe auch über 4,5 Jahre starke Drogen genommen, sprich Kokain und Amphetamin, was eine ähnliche Wirkung hat wie dieses Ritalin. Zusätzlich noch zu dem Ritalin? Nee, das war wohlgemerkt, wo das Ritalin abgesetzt wurde, weil ich den Kick nicht mehr kriegte. Und das ging wirklich so weit, dass ich das dann kombiniert mit Alkohol auch eingenommen habe, um abends wieder runterzukommen. Ja. Und dann schlich sich was ganz Böses bei mir ein. Und zwar wurde ich, wie gesagt, permanent straffällig. Also ich bin jetzt kein Gewaltverbrecher oder so. Es war so, dass ich permanent in irgendwelche Häuser eingebrochen bin, Beschaffungskriminalität. Aber das dann halt so, dass ich mich wirklich am nächsten Tag nicht dran erinnern konnte, was ich da genau begangen habe. Das heißt, ich muss dich mal ein bisschen unterbrechen. Hast du heute auch was genommen? Nee, also heute bin ich, wie gesagt... Weil du so auf 150 bist. Das heißt, du Emotionen nehmen auf immer, wenn ich darüber so berichte. Ja, verstehe. Das heißt, du hast auch schon im Knast gesessen? Genau. Ich war ja vor Schwerte über 2,5 Jahre und zuvor auch ein Jahr in Eichelborn in der Gefängnispsychiatrie. Das ging wirklich darum, dass ich hinterher nicht mehr Herr meiner Sinne war. Ja. Ich bin wirklich permanent irgendwie im Straßenverkehr aufgefallen oder mit Beschaffungsdelikten. Ja. Das war an der Tagesordnung. Jeden Tag irgendwie. Wie geht es dir denn heute? Heute, wenn ich so zurückblicke, also die Abstinenz, ich bin jetzt seit 2,5 Monaten vom Alkohol komplett abstinent, weil der Alkohol war ein ständiger Begleiter, immer, auch wenn die illegalen Drogen nicht zu beschaffen waren. Von den illegalen Drogen jetzt 6 Monate clean, nur es ist einfach ein Gefühl, so vor so einer Leere zu stehen irgendwie. Das ist ein. Das heißt, du fühlst dich nicht gerade besonders gut. Genau, lassen die einen noch verfolgen, weil da sind wirklich noch Delikte offen, die noch verhandelt werden müssen von vor 4 Jahren und die in Beschwerderevisionen gegangen sind durch Gutachter. Ja. Bist du denn im Moment zusätzlich auch noch in einer psychologischen oder psychiatrischen Behandlung? Ambulant. Hilft man dir mit anderen Medikamenten jetzt über diese schwere Zeit? Zuvor, da ich, wie gesagt, vor 4,5 Monaten in der, war ich, wie gesagt, in der Langzeitentwöhnung, wegen meinem Alkohol jetzt, wie gesagt, mit den illegalen Drogen, das habe ich dann nebenbei noch so überwunden. Und das Ding war, da wurde ich dann, wie gesagt, wiederum mit Zavor behandelt. Das ist ein Valium-Präparat. Ja, das löste wiederum bei mir so eine Art Suchteffekt aus. Ja. Und man kann also sagen, dass dieses Ritalin, was man dir als Kind da so stark verabreicht hat, dich eigentlich kaputt gemacht hat. Ja, richtig. Und das ist ein Phänomen. Ich habe beobachtet, ich habe, wie gesagt, 2 Freunde von mir, die, wie gesagt, jetzt zwar nicht so stark abgedriftet sind wie ich, die wirklich auch ihrem Beruf noch nachgehen, sonstiges, aber da ist das gleiche Phänomen so, dass dann, wie gesagt, nach Feierabend halt massiv konsumiert wird, auch hauptsächlich Amphetamin, Kokain, die wiederum komplett nicht mehr ihrem Beruf nachgehen können. Okay. Wie ist jetzt deine Zukunft? Was planst du? Bei mir, wie gesagt, schulisch wollte ich mich weiterbilden. Ich habe zwar auch in der Zeit, wo ich konsumiert habe, mich versucht, schuldig weiterzubilden, nur es war nicht mehr möglich. Also es war wirklich nur noch ein Leben zwischen Rausch und Kriminalität. Ich verstehe. So, Niklas, jetzt ist meine Sendung gleich vorbei. Das tut mir leid, wir können nicht weiterreden. Aber ich wünsche dir natürlich von Herzen, dass du das schaffst, jetzt richtig wieder auf die Beine zu kommen und dass du auch schulisch dann irgendwas machen kannst. Ich biete dir gerne auch noch einen Rückruf von meiner Psychologin an. Ich glaube, das wäre ganz gut, ne? Alles klar, Domian. Schickst du mir auch ein Autogramm? Das machen wir. Du legst auf, wir melden uns gleich nochmal. Tschüss. Ja, alles klar, Domian. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's. Das war die erste Woche nach der Sommerpause in der Technik. Andreas Fulford, schön, dass ihr dabei wart. Wir sind nächste Woche wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag, auch dann wieder mit einer freien Themennacht. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Bye-bye und tschüss.